geehrtes Publikum, liebes deutsches Volk und alle anderen. Vielen Dank, aber heute Abend geht es nicht um Applaus. Es geht es um die Wahrheit. Um die Überwahrheit, um genau zu sein. Man hat mich auf die Biene geschickt, um sie euch zu erklären. Mein Deutsch ist leider nicht so gut, deshalb lese ich die Wahrheit von Blatt ab. Heiner Müller glaubte, dass das deutsche Publikum nur eine militante Sprache versteht. Denn ihr Deutschen dient gerne, noch lieber gehorcht, ihren Autoritäten. Deshalb kann man euch auch nicht vertrauen. Und hassen ist nicht eure Stärke. Es war der Grund für zwei Weltkriege. Der dritte wird der letzte sein. Für Hegel ist die drei die Zahl des Ganzen oder des Wahren. Für euch ist das die Null. Immer muss der bis der letzte Kopf abgehackt werden. Ihr ertragt die Augen nicht, die Haut, das Fleisch, die Seelen der anderen, ihr fühlt euch bedroht. Ihr betet eine Wahrheit an, die das Ähnliche den Tod bedeutet. Lasst euch vom Geist, von Vernunft vollkommen verschlingen. Sie sind das Ende vom Ende. Nicht Heideggers Sein zum Tode, sondern das Sein zum Unendlichen steht an eurem Ende. Euer Selbstsein ist nicht das Volk, sondern ein Element in der Klasse Gottes. Rasse ist keine Metaphysik, sondern Zeichen des Verfalls. Das Unendliche ist das höchste Gut und allumfassend. Außerhalb gibt es nichts. Ein anderes Wort dafür ist Liebe. Ein anderes Wort dafür ist Liebe. Wer nicht in der Liebe weilt, den gibt es nichts. Den gibt es nichts. Liebe Deutsche, wir vertrauen euch nicht. Wir haben euch das ganze Schauspiel mit der Schuld und der Sühne nach dem Krieg nie geglaubt. Für das Gegenteil brauchen wir einen Beweis. Deshalb lassen wir uns in euren Herzen und Eingeweiden nieder. Wir kriechen in eure Betten. Wir schlagen euch nicht die Köpfe ein. Wir verändern eure Gene. Wir modifizieren euer Sein. Wir sind das und lang lebe Deutschland. über die Grenze wächst. Gelernt. Right. Thank you.